Den Sunday Service. In letzter Stunde gibt es noch Musik von Fan Falo, von Laurel Meets The Obsolete. La Femme aus Frankreich sind dabei. Außerdem Temples, schönster Indie-Pop aus England. Gerade eben hörten wir die Sam Roberts Band. Hierzulande noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt in der Heimat Kanada. Schon ziemlich groß, dort immerhin aufgetreten im Vorprogramm von den Rolling Stones. Auch als Support von AC/DC schon auf der Bühne gewesen und bei diversen Late-Night-Shows im Abendprogramm im Fernsehen mit Songs sozusagen zu sehen gewesen. Sam Roberts Band, Sam Roberts natürlich der Kopf dahinter, haben mit Lo-Fi Fantasy eine neue Platte veröffentlicht. Davon der Track Shapeshifter, schon eine Art Sommerhit, ein vorgenommener sozusagen. Der Rest des Albums kann da aber dann doch nicht so ganz mithalten. Mit Musik aus Mali geht's weiter. Tina Riven haben eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel MR. Davon haben wir den Track. Ich hoffe, ich spiele das hier richtig aus. Chuck Yabu. Thank you. Song Chuck Hai Boo von Tina Riven, eine Band aus Mali, aus der Sahara kommen sie, gehören zum Stamm der Tuareg, sind auch schon seit etlichen Jahren unterwegs und haben mit Emmar eine neue Platte veröffentlicht. Die wurde aufgenommen in Los Angeles und haben auch einige bekannte Leute vorbeigeschaut, zum Beispiel von den Red Hot Chili Peppers der Gitarrist Josh Klinghoffer oder auch Matt Sweeney, den man von Chavez kennt, und auch so einige andere Leute aus der Musikszene, um hier Tari Wienen zu unterstützen. Tina Riven, so hieß es, genau. Ein kleiner Buchstabendreher hier drin. Das kann mir nicht passieren beim nächsten Künstler, weil der kommt aus England. Das ist ein Tick einfacher. Pete MacLeod, der hat mit Rolling Stone vor kurzem sein Debütalbum veröffentlicht. Hier kommt sein Track On the Other Side. No one really knows what's on the other side. I guess we'll find out when we get there. On the other side, on the other side. The hold on lover, kiss me like the weather on the other side. Sisters and brothers, is the grass much greener on the other side? Cause I know what I'm feeling, I don't know that you're with me now. Cause time is a healing, yeah, I know that's what it's all about. And you sit away from me. Sit away from yourself. You sit away from your hell. You sit away, yeah. Now hold on, lover. Kiss me like the weather on the other side. Skin and blisters is the grass much greener on the other side. Cause I know what I'm feeling. Away from me, sit away from yourself, sit away from your hell, sit away, yeah. Chances are your soul may survive. This time has no limits, so you don't have to quit it, that's no lie. The places we dream of, the life that may be on the other side. Now hold on, lover. Now hold on, sister. On the other side, Pete MacLeod, der klingt so ein bisschen nach Pub-Rock, nicht wirklich Pub-Rock, natürlich eher nach Pub-Singer-Songwriting. Da passt irgendwie ganz gut hin, was seine Stimme betrifft, und ich schätze mal auch das Publikum, bierselig, würde da gerne mitgrölen. Pete MacLeod von seinem Album Rolling Stone, der Track gerade eben, das ist erschienen auf dem neuesten Label von Alan McGee, 592. Nein, 359 Music heißt es. Da kommen demnächst noch viele, viele andere Platten raus. Ich bin gespannt, ob dann auch ein paar richtig schöne Platten rauskommen, weil das hier ist ja dann doch eher mittelmäßig. Public Service Broadcasting aus dem Projekt aus England, aus London. Da verbergen sich zwei Menschen, einmal Jay Wild Goose und dann noch Wigglesworth. Die machen hier Live-Musik mit Schlagzeug, Gitarre, Banjo und Elektronik und samplen dazu altes Filmmaterial. Und das Ganze jetzt auch zu hören auf einer Platte Inform, Educate, Entertain. Gibt es in England schon ein bisschen länger, ich glaube im Sommer letzten Jahres rausgekommen, hier aber auch erst gerade jetzt frisch veröffentlicht. Hier kommt das Public Service Broadcasting mit dem Track Signal 30. There's trouble ahead. Trouble that may or may not be a Signal 30. What will we find? A minor mishap? Or will we look upon the stark face of death? There's been an accident at Trimble Road and the expressway. You say two persons have been killed. There are several others injured. Have you called an ambulance? Okay on the Signal 30 en route. This is the result of driving carelessly with only casual attention given to the important mechanics. Driving a little too fast and have a false sense of confidence. Watch it. You've really got something here. No drinking and driving. Not even beer, not even water. I'd rather be a racing driver with a car that can go places. Just a minute, my boy. Come on, I'll give you a real ride. Habe ich doch glatt meinen Einsatz verpasst hier. Ziemlich witzig gemacht finde ich das Ganze, wenn hier diese Soundschnipsel aus alten Filmen gesampelt werden, die wirklich so aus den, weiß ich nicht, 30er, 40er, 50er Jahren stammen und das Ganze dann live vertont wird hier von Public Service Broadcasting, gerade eben der Track Signal 30. Und wenn man da genau hinhört, gibt es da wirklich ziemlich spannende Sachen zu entdecken. Auch die Spanische. Die englische Presse, die ist voll des Lobes und ja, man kann da wirklich mal reinhören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Inform, Educate, Entertain. Das Album von Public Service Broadcasting. Mit weiteren obskuren Geschichten geht's weiter. Mit Musik aus Mexiko. Laurel meets The Obsolete sind ein Psychedelic-Duo. Nur zu zweit machen sie Musik. Die haben gerade mit Chambers eine Platte veröffentlicht. Das ist ihr drittes Werk, aber das erste, was eigentlich wirklich so hier in Europa und in England und in Deutschland veröffentlicht wird. Und auch ein bisschen vielleicht einer breiteren Masse zugänglich gemacht wird. Wir hören mal rein, hier kommt ihr Track, The Myth of the Wise, verlesen gerade, Laurel meets the Obsolete. Ein Track von Laurel meets the Obsolete und dann verwecken sie wirklich nur zwei Leute. Einmal Laurel, die singt, spielt Gitarre und ein bisschen Bass und dann noch the Obsolete, der spielt Schlagzeug, Percussion, Bass auch nochmal, manchmal am Singen dabei, auch Gitarre. Also hier wird fröhlich hin und her getauscht, was Instrumente betrifft und das macht Spaß. Das Ganze produziert übrigens nicht, produziert gemastert von Sonic Boom, der alte Held von Spaceman 3, hat sich hier ein bisschen verdingt und hat nicht nur im Studio ausgeholfen, sondern auch der Band richtig Ratschläge gegeben, wie man auf der Bühne hier in Europa sich zu geben hat und ein paar Tipps gegeben und auch praktischerweise, als sie mit ihrem Auto liegen blieben, hat er ihm beim Reifenwechsel geholfen. Also auf jeden Fall hier Tipps, die über das Blues-Musizieren hinausgehen. Weiterer Track von dieser wirklich schönen Platte, Chambers, heißt die Laurel and the Obsolete mit ihrem Track I Can't Feel the Outside. We'll be right back. Das waren Temples, eine junge, frische Band aus England mit ihrem Shelter-Song. Der Song wurde als Single, als 7-Inch veröffentlicht 2012, als die Band gerade gegründet wurde. Und auf eBay inzwischen darf man da locker 100 Pfund für hinlegen. Aber ihr müsst nicht so tief in die Tasche greifen, denn jetzt gibt es auch ein Album dazu, zu Temples. Sun Structures heißt das. Das ist auch der Shelter-Song drauf, den wir gerade eben hörten. Und diese Platte hier von Temples ist Platte der Woche. Wir hören nochmal rein, dann ein bisschen mehr Infos zur Band. Hier kommt der Titeltrack Sun Structures vom Album von Temples. Yeah. Das waren Temples mit dem Song Sun Structures. Genauso heißt auch das Debütalbum von dieser Band. Die da kommt aus Kettering, gegründet 2012 von zwei Menschen. Das eine ist Tom, nee Quatsch, doch irgendwie Tom heißt er. Wo steht's nochmal gleich? Ist auch egal, wie die beiden heißen. Auf jeden Fall zwei Menschen, die dann ja irgendwie eine Platte, nicht eine Platte, einen Song aufnahmen und dann irgendwie auch damit relativ erfolgreich waren. Wie gesagt, auch bei eBay gleich teuer das inzwischen zu haben ist. Was wollte ich erzählen? Die mussten dann natürlich auf Konzerte gehen, hatten aber gar keine Band zusammen, haben dann nochmal zwei Leute dazugeholt, ein Schlagzeuger, ein Keyboarder und schon war das Quartett perfekt. Macht jetzt Musik, was eher nach Birds als nach Beatles klingt, auf jeden Fall aber so schön nach 60s, West Coast, Pop und das gefällt vielen, vielen Leuten. Unter anderem die Rolling Stones, da durften sie auftreten in London im Sommer, haben sie im Vorprogramm gespielt. Dann auch Johnny Marr, der ehemalige Gitarrist von den Smiths, ist großer Fan und sogar Robert Wyatt hat in einem Brief an das Management sein Interesse an die Band bekundet. Das ist doch schon mal eine richtige Ritterschlagung sozusagen. Also wirklich tolle Platte hier, Sun Structures von Temples, so heißt dieses neue 60s-Phänomen aus England. Und das ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Ein weiterer Track heißt The Guesser. Take a look. Das waren Temples mit ihrem Track The Guesser. Schönster 60s-Pop hier, verantwortlich dafür sind Bassist Tom Walmsley und Sänger und Gitarrist James Backshaw. So heißen die beiden Gründer von dieser Band. Ja, und beim Sunday Service, ne, da geht's ohne Netz und doppelten Boden zu. Da kann auch mal ein Versprecher vorkommen und irgendwelche Sachen nicht gefunden werden, irgendwelchen komischen kleingedruckten Texten. Das gehört dazu und ich habe auch kein Problem damit. Ihr habt immer schön was zu lachen und das gehört ja auch dazu. Ne? Auf jeden Fall hier Sun Structures von Temples ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Dazu gewohnt, wie immer mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Wenn ich mal dazu komme, wieder ein paar Rezensionen zu schreiben. Da ist noch nicht viel passiert dieses Jahr, aber ich gebe mir Mühe. Diese Woche soll endlich mal wieder was dort online gesetzt werden. Auf jeden Fall immer auch Links zu den Bands, zu den Plattenfirmen, ja, nochmal irgendwie Musikstückchen als MP3 zum Anhören. Könnt ihr gerne nochmal ein bisschen rumwühlen, online sozusagen. La Femme sind eine Band aus Frankreich. Die haben ihr Album Psychotropical Berlin genannt. Warum gerade das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Indie-Pop hier sehr Stereolab-lastig. Wahrscheinlich, weil es französisch klingt. Ja, hier ihr Song Hypsoline. Like reading numbers on a screen. inside. A tidal wave is coming closer every day. Das war doch eine richtige Portion gute Laune-Pop mit ein bisschen 80er-Jahre-Appeal. Vielleicht auch, weil das Saxophon da ein bisschen im Hintergrund zu hören war. Fanfalo waren das. Fanfalo gegründet von einem Menschen aus Schweden, aber die Band ansässig in England, in London. Und es gab mal eine Platte vor ein paar Jahren, dann in der letzten Zeit irgendwie ein, zwei EPs. Und jetzt gibt es das neue Werk, Let's Go Extinct heißt das. Und darauf gibt es wirklich eine ziemliche poppige Breitseite mit ganz viel 80er Reflexion, Ambition, Verweisen, wie auch immer. Auf jeden Fall eine ganz nette Platte. Wer irgendwie Orange Juice mag und ähnliche Geschichten, kann auf jeden Fall mal gerne hier reinhören. Das ist gar nicht so weit weg, finde ich. Secret Colors kommen aus Washington, nicht aus Washington, aus Chicago, veröffentlichen mit Peach ihr zweites Album, selbst veröffentlicht, also Do It Yourself, die Band hier zu hören mit dem Track Euphoric Collisions. Crazy, all I wanna do. Sein, dass Psychedelic Sounds gerade wieder eine kleine Renaissance erfahren. Habe ich gar nichts gegen. Secret Colors waren das, die Band aus Chicago mit ihrem Album Peach, das zweite Werk von dieser wirklich äußerst sympathischen Band, selbst veröffentlicht und Titel Euphonic Collisions oder Euphoric Collisions, so hieß der Song hier gerade eben. Das war das Sunday Service für heute. Euch allen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht es hier weiter mit neuer Musik. Wenn ihr wollt, schaut mal online auf die Homepage unter sundayservice.de. Da gibt es die Playlist und ihr wisst schon, so weiter und so fort. Zum Schluss gibt es hier einen Track vom Soul Jazz Orchestra, eine Band aus Ottawa, aus Kanada natürlich. Die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren. Machen Musik irgendwie zwischen Soul und Jazz und Funk und Afrobeat und auch diversen Latin Styles, wie man das auch in diesem Namen hier vermuten würde, das Soul Jazz Orchestra. Übrigens die einzige Band, glaube ich, die auf Strut unter Vertrag ist, Strut Records, zum englischen Label, welches eigentlich sonst so Compilations rausbringt, die auch meistens sehr gut sind. Hier auch mal eine richtige Band sozusagen bei denen. Ja, und die haben eine neue Platte veröffentlicht. Inner Fire heißt diese. Da hören wir den Track As the Crow Flies. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören.